Bereits anlässlich der ersten Geldbeglückungsaktion vom Dezember 2011 schrieb das Handelsblatt, das eigentliche Mandat der EZB, die Preissicherung, habe kaum noch etwas mit ihren aktuellen Aktivitäten zu tun. Jene Institution, die einst in der stabilitätspolitischen Tradition der Bundesbank gestartet ist, ist nach knapp 2 Jahren Eurokrise zur Allzweckwaffe geworden. Sie ist Bankenretter, Staatsfinanzierer, Gelddruckmaschine und Bad Bank zugleich. Der kluge EZB-Präsident Mario Draghi sieht sowohl die Risiken der von ihm betriebenen Politik als auch den Reputationsschaden, in den die EZB allmählich hineinrutscht. Und er versucht die Deutschen mit vielfältigen Auftritten, in denen er die deutsche Stabilitätskultur lobt, zu beruhigen. Das wirkt nicht überzeugend, solange Worte und Taten im Widerspruch stehen. Sein Vorgänger, Jean-Claude Trichet, der den Abschied der ETB vom Bundesbankmodell eingeleitet hatte, äußerte zeitgleich zu den Beruhigungsversuchen Mario Draghis auf einem Vortrag in den USA die Einschätzung, dass die Notenbanken wohl künftig dauerhaft mit Mitteln der Geldpolitik, also durch reichlich Geld und niedrige Zinsen, die Finanzmarktstabilität sichern müssten. Von der Tradition der Bundesbank ist das ganz weit weg. Das passt zur Forderung vieler angelsächsischer Ökonomen, aber auch der Chefvolkswirte großer Banken, durch eine fortgesetzte Politik niedriger Zinsen und reichlichen Geldes einen Teil der aufgelaufenen Staatsschulden wegzuinflationieren. Aber nicht zu der Rolle, die der EZB als Nachfolgerin der Bundesbank durch den Maastricht-Vertrag zugeschrieben wurde. Der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Jürgen Stark, schrieb dazu Ende Dezember 2011 in seinem Abschiedsbrief an die Mitarbeiter, es sei eine Illusion zu glauben, dass die Geldpolitik große strukturelle und fiskalische Probleme in der Eurozone lösen kann, und befürchtete Gefahren für die Bewahrung der Preisstabilität. Auch in der personellen Zusammensetzung des EZB-Direktoriums zeigt sich der Wandel. Die ehemalige Dominanz der Nordländer hat einer Dominanz der Südländer Platz gemacht. Der einzige Deutsche im Direktorium, der ehemalige Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen, ist jetzt der reisende Chefdiplomat der EZB und kümmert sich außerdem um den Neubau der EZB-Hauptverwaltung. Der deutsche Notenbankpräsident Jens Weidmann kann nicht mehr wie bislang mit einem deutschen Chefvolkswirt im Europäischen Zentralbankrat über Bande spielen. Und zuletzt sah es so aus, als habe er auch die Unterstützung der Bundesregierung verloren. Er ist zum Geldwertstabilisierungs-Einzelkämpfer geworden. Hans-Werner Sinn bringt es lapidar auf den Punkt. Die EZB sollte nach dem Muster der Bundesbank konstruiert werden. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Sonst fände sich die Bundesbank nicht bei jeder Entscheidung zu den Staatsanleihekäufen und neuerdings auch zur Qualität der Sicherheiten für Refinanzierungskredite in die Minderheitenposition gedrängt. Der EZB-Rat ist zu 70% in der Hand des Club Med und Frankreichs. Die anderen haben nichts zu melden. Deutlich wurde in den letzten 2 Jahren der unbedingte Wille der Euro-Länder, an der gemeinsamen Währung festzuhalten. Dieser Wille prägt die Einschätzungen an den Märkten mehr als die bisher erzielten sehr mageren Ergebnisse der Rettungsaktionen. Die Märkte wurden und werden aber auch geprägt durch die Erkenntnis, dass der Vollzug der Währungsunion unter fortgesetzten Rechtsbrüchen erfolgt, und das bringt eigenständige Gefahren mit sich. Die Funktionsfähigkeit einer modernen Papierwährung beruht auf Vertrauen, und dazu gehört an allererster Stelle die Einhaltung der zugrunde liegenden Rechtsordnung. Die Missachtung der Regeln für eine Währungsordnung war fast immer der Anfang vom Ende einer solchen Ordnung. Mario Draghi und seine dicke Bertha erinnern fatal an die lange Zeit triumphale und doch im Ergebnis katastrophale Politik des amerikanischen Notenbankpräsidenten Alan Greenspan. Dessen anhaltende Strategie des billigen und reichlichen Geldes führte geradewegs in die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009. Aber zuvor war er 10 Jahre lang gelobt und gepriesen worden. Vergleiche Kapitel 6.